17. Ich habe mich gefühlt. Sentime. Sich fühlen. Sentirs. Schlecht. Mal. Irgendetwas. Qualquer coisa. Irgendeiner. Qualquer. Tablette. O comprimido. Fenster. A janela. Sich ausruhen. Descansar. Gesund sein. Estar bom. Gut, das. Ainda bem que...